contrabanda FM al 91.4. Una ràdio associativa i multicultural. On pots trobar informacions sobre els moviments socials, ecologia, feminisme, antimilitarisme, altres cultures i músiques que no pots ni imaginar. Una ràdio que resisteix a les imposicions que limiten la llibertat d'expressió i comunicació a la nostra societat. Contrabanda FM. 91.4. Ràdio Lliure a Barcelona. Niemandsland, terra de ningú, a Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la FM. Un programa per tots i totes les que aprenen, gaudeixen o necessiten la llengua alemana i desitgen seguir l'actualitat d'aquest país. Niemandsland, cada divendres de les 4 a les 5 de la tarda per les ones de Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la freqüència modulada. Barcelona, Fun City Blues. Die Stadt beseitigt die letzten Spuren, die von der Pandemie den Straßen aufgezwungen worden waren. Zusatzterrassen, New Jersey Betonpöllerblöcke, Schilder verschwinden. Neue Läden und Geschäftsmodelle entstehen. Gentrifizierungs- und Kommerzarchitektur, Kunstgalerien in der Calle Méndez Muñoz. Wettbüros am Corte Inglés. Mehr Bettler. Längere Hungerschlangen vor den Gratis-Essensausgaben. Im fernen Donbass, so ist an allen Kiosken zu lesen, wachsen die Leichenberge. Moskau und Washington schütten ständig Öl ins Feuer. Polen verliert tausende Söldner in Bachmut und liefert jetzt Kampfjets an Zelenskys Armee. Die NATO liefert die Luftraumüberwachung über Satelliten. Druck auf Scholz wächst, lese ich in den deutschen Blättern. Die gleiche Leier wie bei den Hobbitzen, danach bei den Panzern, jetzt bei den Kampfbombern. Scholz darf das nicht verweigern. Morgen werden es Mittelstreckenraketen sein. Und die Krönung, so ist zu befürchten, die moralische Krönung, wird es sein, Zelensky die Atombombe zu geben. Er muss sich doch verteidigen können. Von Friedensverhandlungen nie was gehört, oder? Inzwischen bricht auch das Bankensystem ein. Die Inflation galoppiert weiter. 17% Lebensmittelpreissteigerung allein jetzt im März. 18% Steigerung bei den Mieten. Barcelona Fun City Blues. Alles fließt weiter. Die Autos, die Busse, immer mehr Flugzeuge am Himmel bringen die Touristenmassen ohne Ende wieder in die Stadt. Verkehrte Welt überall. Spekulationsfonds verklagen die Sozialpolitiker. Gruppenvergewaltigungen häufen sich. Die Post funktioniert nicht mehr richtig. Das Sozialsystem bricht zusammen. Eine Zivilisation löst sich vor unseren Augen auf. Und alle bejubeln die Tore von Barca und Real Madrid. Fußball sehen macht keinen Spaß mehr. Schon lange nicht. Reizlos geworden. In aller Welt zusammengekaufte Jüngelchen spielen in immer neu zusammengewürfelten Mannschaften, von Großinvestoren gekauft, aus den Golfdiktaturen oder von US-Milliardären, mit gekauften Schiedsrichtern und raffiniertestem Doping ihre absurden Spielchen um die immer gleichen Pokale und Meisterschaften. Nein, Fußball zu sehen macht schon lange keinen Spaß mehr. Fußball zu spielen immer noch. Barcelona Fun City Blues. Ja. Stadt liegt heute in einem leichten Dunst. Vom Meer her kommt frischer Wind und weht jetzt den Paseo San Juan hoch. Ein schöner Mittag, Vorfrühling, kalte Luft. Dann bricht etwas diesiges Sonnenlicht durch die Wolkendecke. Die Welt ist immer noch schön. Willkommen im Niemandsland. Es ist Montag, der 20. März 2023. Mein Name ist Detlef Jeskerz. Ich bin für alles verantwortlich, was Sie in dieser Sendung zu hören bekommen. Vom guten Ton bis zu den hoffentlich guten Inhalten. Hoffentlich heißt, ich hoffe, Sie werden Ihnen gefallen. Auf 91.4 FM, Contrabanda, das freie Radio in Barcelona. Willkommen. Zigtausende von Frauen, Mädchen, auch viele Männer dabei, hier zur großen Demo, 8. März, internationaler Tag der Arbeiterfrauen und aller Frauen natürlich, auch die nicht arbeiten. Chöre, sehr viel Stimmung, das ist kurz nach 19 Uhr am frühen Abend im Zentrum von Barcelona. Der Demozug wälzt sich die Gran Via in Richtung Plaza Tetuán. Von der Plaza Universidad ging es los, aber die Straßen sind hoffnungslos voll. Noch nicht mal im Schritttempo geht es hier weiter. Das heißt, vorne sind schon Tausende angekommen und hinten stehen noch viele Tausende auf der Plaza. Das war vor Jahren schon so, sogar noch während der Pandemie. Und heute ist es nicht anders. Die Frauen haben sich, könnte man sagen, diesen Tag buchstäblich in den letzten Jahren erobert und ja, zu einem Massenfest gemacht, zu einer Massendemonstration. Es sind nicht mehr ein paar hundert oder ein paar tausend, es ist wirklich eine unglaubliche Menge und Masse. Und wie gesagt, das macht Hoffnung. Mir wurde gerade ein Poster in die Hand gedrückt, das halte ich hier schön hoch. Da steht Ellas son la Revolución. Sie, damit sind die Frauen gemeint, feminin, sind die Revolution. Und auf der anderen Seite eben das Motto Frau, Leben, Freiheit. Das hat die Bürgermeisterin auch am Rathaus rausgehängt. Und ich guck mal, ja, das Plakat ist von Amnesty International übrigens. Hier ist die Kerze mit dem Stacheldraht. Und das ist natürlich sehr gut. Jo, Stimmung, Stimmung. Ich übersetze mal ein paar Sachen. Die Frau spricht auf Katalanisch. Wir sind heute hier versammelt, alle, um diesen Tag zu unserem Kampftag zu machen. Es lebe, lebe, lebe der Kampf der Feministinnen oder der feministische Kampf. Visca, visca, visca, la lluita feminista. Venga, gracias. Visca, visca, visca, la lluita feminista. Visca, visca, visca, la lluita feminista. Nunca he oído el verbo maternar. ¿Lo explicas? Para ayuda. Bueno, maternar es hacer de madre, básicamente. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante el 8 de marzo? ¿Qué es lo más urgente? Son muchas, que no nos maten. Vale, esto sí. Bueno, hombre. Mujer, esto es lo más. Sí. Esto es lo más básico, sí, y fundamental. Sí, sí. Y que los derechos de las mujeres sean iguales que los de los hombres. Muy bien. Pues gracias. Trabajo en una radio independiente, ¿vale? Contrabanda FM, si lo veis en la red, ¿vale? Y muchas gracias, ¿eh? De nada. Maternar es un acto político. Muchas gracias. Gracias. Chao. Maternar ist ein Akto politico. Mutter sein ist eine politische Handlung, haben diese jungen Frauen gesagt. Und ich habe sie gefragt, was ist denn das Dringendste, was jetzt die Frauen fordern können? Und die meinten beide, dass sie uns nicht umbringen, dass man uns nicht tötet. Ja, das ist wirklich eine harte Sache, dass so etwas im Jahr 2023 gesagt werden muss von zwei jungen Müttern, die hier mit ihrem Kinderwagen stehen. Wir sind hier, um auch gegen diese Femizide und den Massenmord an Frauen zu protestieren. Bei dir war es immer so schön. Und es fällt mir unsagbar schwer zu gehen, denn bei dir war ich wirklich zu Haus. Doch der Traum, den ich hier geträumt, ist aus. Warum hast du mir denn so wehgetan? Und was fange ich ohne dich an? Bei dir war es immer so schön, doch weil du eine andere liebst, muss ich gehen. Alles ändern, weil ich dich doch nun verlor und dass meine kleine Welt wie ein Kartenhaus zerfällt, schmerzt mich sehr. Ich steh da mit leeren Händen und bin arm wie nie zuvor, denn mein Reichtum warst nur du und nun frag ich mich, wozu kam ich her? Mir unsagbar schwer zu gehen, denn nur bei dir war ich wirklich zu Haus. Doch der Traum, den ich hier geträumt, ist aus. Warum hast du mir denn so getan? Und was fang ich ohne dich an? Bei dir war es immer so schön, doch weil du eine andere liebst, muss ich gehen. Ein bisschen kitschig, aber herrlicher, wunderschöner Song, gesungen von Frau Hildegard Knef. Bei dir war es immer so schön. Übrigens ein Lied von Theo Mackeben aus der Weimarer Republik. Jo! Niemandsland. I'm walking through streets that are dead. Ihr werdet sie erkannt haben, die Stimme des Meisters. Bob Dylan, Fragments, Time Out of Mind. Sessions 1996 bis 1997. My feet are so tired, my brain is so wild. aus der Bootleg-Serie Volume 17, Ausgabe Nummer 17. Ich habe mir das Album gekauft. Ich hätte es auch im Internet haben können, runterladen, aber nein, sowas muss man besitzen. Es ist eine tolle Schatulle mit zwei CDs. Jeder hat fast 80 Minuten Musik. Das ist also eine Menge für Dylan-Fans. Und das Booklet ist ebenfalls umwerfend, ein kleines Meisterwerk. Da sieht man Dylan in Reinkultur. Ich würde sagen, der Dylan, den wir alle mögen, den wir lieben, der Dylan, den man einfach nur in einer Schwarz-Weiß-Aufnahme mit der Mundharmonika sieht, oder mit seiner Gitarre im Studio, auf der Bühne und mehr auch nicht. Es ist reine Musik, das Album reine Poesie. Die Lieder sind alle klasse. Es ist ein Doppelalbum, wie gesagt. Hier übrigens das Lied Sick of Love. Ich habe die Scheibe gerade aufgelegt. Das sind 11 Songs, alle sehr lang, um die 6-7 Minuten viele. Das erste heißt Love Sick, also liebeskrank. Dann Dirt Road Blues, Standing in the Doorway, Million Miles, Trying to Get to Heaven, Till I Fell in Love with You, Not Dark Yet, Cold Irons Bound, Make You Feel My Love, Can't Wait, and Highlands. Die Lieder sind von dem Album Time Out of Mind und der Spiegel hat hier einen langen Artikel geschrieben, der leider sehr wirr ist und sehr schlecht und vielleicht auch gar nicht so klar, was die Leute da meinen. Ich hole mir mal gerade das Heft, Augenblick. Der Titel ist überschrieben mit Die neue Neuerfindung des Bob Dylan, das müsste der Mann sich noch erfinden. Und mit Time Out of Mind katapultierte sich Bob Dylan 1997 wieder ins Rampenlicht. Jetzt erscheint der Remix des Albums. Er zeigt dessen Bedeutung und entfacht dessen ganze musikalische Kraft. Das stimmt allerdings. Die musikalische Kraft ist im ersten Wort, das Dylan da singt, zu spüren. Time Out of Mind, also der Spiegel übersetzt das mit, Moment, gedankenverlorene Zeit, so. Ich habe eine andere Übersetzung gefunden, die ich vielleicht sogar ein bisschen besser finde. Out of Mind heißt auch nicht recht bei Sinnen, verrückt, entrückt, weg, also entrückt von der Zeit vielleicht. Wie dem auch sei, das Album ist klasse, jeder Song ist ein kleines Meisterwerk, allein die, wie man auf Spanisch sagt, die Arreglos, das heißt die Soundabmischung ist eine Wucht, man hört wirklich jede Silbe, jeden Ton, jedes einzelne Instrument kann man haarscharf und deutlich unterscheiden. Ein Hörgenuss für alle Dylan-Fans und natürlich die Poesie dieser Lieder. Could you ever be true? I think of you. Dylan wird ja bald in Barcelona sein, im Juni. Ich will versuchen, am Freitag kommen die Eintrittskarten ins Internet, vielleicht eine zu erwischen. I'm sick of love. Er ist immer unterwegs. Er reist seit Jahren unermüdlich auf seiner Never-Ending-Tour von Stadt zu Stadt, von Kontinent zu Kontinent und, ja, warum nicht, dekonstruiert natürlich auch seinen Songkatalog, ähnlich dem späten Picasso, der als Maler im Alter noch einmal selbstreflexiv seine künstlerischen Phasen durchschritt. In diesen Jahren ist Dylan überall gewesen, in kleinen Hallen, in großen Hallen, in London, in Cottbus, in Differdange, sogar in Kiel. Und da war immer ein Mann, der vielleicht vor seinem Schatten wegrannte, vor dem Fluch, als lebende Legende durchs Leben gehen zu müssen. Dylan ist lebendig, er ist da, er will da sein und er ist Musiker vor allen Dingen. Vollblutmusiker. Ich zitiere nochmal aus dem Booklet. Das ist wirklich wunderbar. Also wer Geld hat, soll sich dieses Album unbedingt kaufen. Diese Schatulle mit den Dylan Time Out of Mind Sessions 1996 bis 1997. Getauft wurde das Ganze als Fragments, Fragmente, Bruchstücke. Da heißt es, eingangs zwischen 1996 und 97, übersetzt mal gerade, schrieb Dylan 11 der tiefsten und poetischsten Klagelieder in das amerikanische Songbook, in the American Songbook. voll von Herzschmerz und dessen, was Jack Kerouac einmal die Forlorn Wrecks of Growing Old, also die einsamen, verlorenen Lumpen des Älterwerdens, bezeichnet hatte. Diese Lieder sind gewachsen und wurden Time Out of Mind, das Album, das beweist, dass Dylans Kontinuität, kulturelle Relevanz und ja, sein Platz als einer der größten lebenden Songwriter absolut gerechtfertigt ist. Time Out of Mind ist ein kohärenter Liederzyklus. Er handelt vom persönlichen Überleben in einer Welt, wo die Träume in schwarzen Löchern ertrinken und der Treibsand und die Zeit das Leben verschlingt. Gut, ich bringe jetzt noch einen Song, einen ganzen Song. Übrigens produziert wurde Time Out of Mind von Daniel Lanois, dem Erfolgsgaranten hinter den großen Alben der 80er Jahre, zum Beispiel von U2 oder Peter Gabriel. Vor allem aber war der franko-kanadische Lanois auch Produzent von Bob Dylans letztem nennenswerten Lebenszeichen als Songwriter gewesen, dem Album Oh Mercy aus dem Jahr 1989. Vielleicht, um diesen Erfolg zu wiederholen, begaben sich Dylan und Lanois 1996 ins nur wenige Meilen nordwestlich von Dylans Wohnsitz in Malibu, Kalifornien, gelegene Oxnard, dessen ehemaliges Kino ein Tonstudio beherbergte. Mit kleiner Band nahm Dylan hier eine Reihe von Demos auf, von deren Intimität und dem wunderschönen Klang des dort stehenden Klaviers Lanois in den Folgejahren immer wieder in Interviews schwärmen sollte. Time Out of Mind, Fragments. Ich bringe jetzt das Lied, das mir eigentlich mit am besten gefällt. Mit. Die Rheinländer haben ja keinen Superlativ. Die sagen ja immer, der Schönste mit, das Beste mit. Das mit heißt immer, es gibt auch noch andere, die mit dabei sind. Not Dark Yet ist ein wuchtiges Lied, ein melancholisches Lied. Bob Dylan, Not Dark Yet. Shadows are falling, and I've been here all day. It's too hot to sleep, and time is running away. Feel like my soul has turned into steel. I've still got the scars that the sun didn't heal. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there. And my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain. She wrote me a letter, and she wrote it so kind. She put down in writing what was in her mind. I just don't see why I should even care. It's not dark yet, but it's getting there. And I've been to London, and I've been to Game. I followed the river and I got through the sea. I've been down on the bottom of a world full of lies. I ain't looking for nothing in anyone's eyes. Sometimes my burden is more than I can bear. It's not dark yet, but it's getting there. Die Stimme des Meisters Bob Dylan von seinem Album Fragments, das Lied Not Dark Yet. Es ist noch nicht dunkel. És primavera, no només a Contrabanda FM, sinó també a Niemandsland. Una veu lliure en un món poc lliure. 91.4 a Barcelona. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 253. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1943. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Eduard Claudius in Madrid. In den gefährdeten Stadtteilen, überall dort, wo man auf die kahlen Höhen mit den dunkelgrünen Olivenbäumen und Brotbäumen sehen konnte, wuchsen in diesen Tagen des Novembers Barrikaden in den Straßen. Im Süden, in Carabanchel, einer Vorstadt mit engen Mietskasernen und Gassen, in denen sich die Dachrinnen der Häuser fast berühren, rissen Arbeiterfrauen und Mädchen, Greise und Kinder, Tänzerinnen, die des Abends in den billigen Kinos auftraten, Kellnerinnen, die früher den Jerez und Manzanilla servierten, sie alle rissen gemeinsam das Pflaster auf und bauten dicke Schießwehren und Barrikaden. Pfiff der Nordwest durch die Straßen und Gassen, dann hörte man Kugel heulen, zuckte gelassen die Schulter, voll Hass, voll Trotz und dem Willen, nichts klein beizugeben und die gewalttätigen Hände nicht wie Hunde zu schlecken. Die Mancha war um diese Zeit nachts kalt. Von den Fronten hörte man aus ihren Hängen die Moros heulen. Das Blut fror einem, so kalt war die Luft und so erschreckend das Moro-Heulen. Tags lag Sonne bleich auf den Straßen, sie schien bleich vor dem Schreck, der von dem Sirenenheulen ausgelöst wurde. Denn die Sirenen hetzten das Blut durch die Adern, den Schreck aus den Herzen in die Leiber und in den Hals. Einen Moment nur sah man auf, wenn die wilde Vogelstaffel der Bomber herangebraust kam und dicke, in dieser bleichen Sonne aufblitzende Eier legte, die dann in den Häusern platzten und dreckige Rauchwolken hochjagten. Kam der Wind und verwehte den Rauch, so sah man dort, wo noch vor Minuten Häuser gestanden hatten, nur Trümmerhaufen. Zerfetzte Leichen trieben einem das Grauen in heißer Welle übers Gesicht. Sie wurden mit verkniffenen Lippen hinweggeschafft. Oft fand man Körperteile, die nicht zueinander passten. Oft sah man, was man nie geglaubt hatte, sehen zu können. Zuweilen kamen auch Unsriger angeflogen, kleine Chatos und Moskas. Und da das Gerücht behauptete, Russen säßen darin, sah man einen Augenblick länger gegen den Herbsthimmel. Meist entwickelte sich ein Kampf. Dann ließ das brausende Getön der Motoren einen Moment jedes Leben in den Straßen ruhen. Die Trambahnen, die fast bis an die Fronten fuhren, waren plötzlich leer, um dann, wenn sich keine Gefahr mehr zeigte, von Menschen schwer wie Erntewagen wieder weiterzufahren. Dann wurde an den Barrikaden weitergeschafft, etwas eiliger hingelangt, als fühle man sich wegen der kleinen Unterbrechung eines Vergehens schuldig. Eines Tages sah man im Straßenbild neue Autos auftauchen. Ging man näher hin, so bemerkte man auf den Reifen und vor dem Motor seltsame Buchstaben. Fragte man einen der Männer, die mit den Autos gekommen waren, was für Fabrikate das seien, antworteten sie »No lo comprendo«. Sie sagten es auf eine unbeholfene Art und lächelten, und das Volk schaffte weiter. Es konnte sich nicht recht vorstellen, was diese Sowjetunion sei. Sie sah nur die blonden, ernsten Gesichter und kam sich nicht mehr allein und verlassen vor. Das stets ratternde Gefecht vor den Rändern der Stadt, von Manzanares, von der City Universidad, von Carabanchel, war ärger als jede Peitsche, war eine wirksamere Mahnung als alle Plakate an den Wänden der Häuser, der Telefonica oder den Eingängen der Metro. Am ersten Abend des Einsatzes war bei allen noch Feuerromantik. Jeder erbot sich, die ganze Nacht Wache zu schieben und dem anderen das warme Nest, eine dreckige Erdhöhle zu lassen. Man stand auf Wache, fühlte die Kälte, fluchte, aber nicht über die lahmen Finger und sah angestrengt über den Fluss. Jag stand 4 Stunden. Dreimal in dieser Zeit hatte er, durch einen Strauch getäuscht und nervös geworden, zu schießen begonnen und einen wilden, sinnlosen, kurzen Feuerwechsel entfacht. Am ersten Morgen wurden sie von einem Hagel von Artilleriegeschossen überschüttet. Im Wald hinter ihnen barst es, als ginge die Erde in Scherben, Äste hingen wie lose Arme umher, und da es zu regnen begann, war allen, als weine dieser tote Himmel. Diese Feuerromantik war jetzt vorbei. Fremde, starre, harte Falten wuchsen in den verdreckten Gesichtern. Die Augen waren entzündet. Und wo beginnt das Murren? Jeder Ärger, er beginnt immer, wenn ein Haufen Menschen zusammen ist beim Essen. Oft kam das Essen kalt. Es war zumeist eine dicke Suppe, Kichererbsen und Bohnen und dicke Stücke Schaffleisch darin oder Büchsenschinken und Konserven aus den verschiedensten Ländern. Das Schaffett schlangen sie angewidert herunter. Und da war es, dass einer zu murren begann. Teufel, schon wieder das Schaffleisch. Haben wir denn in Spanien nur diese verfluchten Schafe? Wer frisst denn das Schweinefleisch? Albert saß neben dem Murrenden. Es war ein kleiner, zusammengefallener Mensch mit einem Frettchengesicht. Albert fiel über ihn her, als wolle er ihn totschlagen. »Muttersöhnchen«, schrie er erbost, und seine Worte kamen wie dicke Hagelkörner. »Hättest du dir eine Hotelküche mitbringen können? Was fehlt dir? Ein Huhn oder eine Rehkeule? Hol dich der Henker! Fehlt nur noch, dass du über den Dreck jammerst. Zeig deine Hände!« Das Frettchen streckte seine zitternden Hände vor. »Was warst du vom Beruf?« »Ich hab geschrieben, für Zeitungen, geschrieben.« »Was hast du geschrieben?« »Kinokritiken, Bücherbesprechungen. Ich wollte auch über uns und unseren Kampf schreiben.« »Uns und unseren Kampf schreiben!« Albert bleckte in wortloser Wut die Zähne. »Du willst...« »Lass ihn doch«, wollte Jack sich einmischen, aber Albert fuhr ihm übers Maul. »Schweig! Ich red jetzt mit dem. Du kannst zuhören.« »So hast du dir das nicht vorgestellt«, fauchte er wie ein bissiger Köter das Frettchen an, das sich zitternd ins Dunkel zu drücken suchte. »Mit Sofakissen sollten sie schießen, die Herren Faschisten. Aber diese Unmenschen schießen ja mit Explosivgranaten und mit Gewehren und Maschinengewehren, und das gibt Löcher in den Bauch, die man nicht mehr flicken kann. Unerhört! Wie hast du dir denn das vorgestellt? In Paris hast du vielleicht in einer Volksküche gefressen und...« Jacques hörte die Flut der Schmähungen und Beleidigungen, mit der Albert das Schreiberlein überschüttete. Er wunderte sich über den Hass, der aus ihm heraustobte, über sein flammendes Gesicht. Gehört das hier dazu, Hass und Zank? Ja, es gehört dazu. Der Krieg war kein wildes Vorwärtsstürmen. Man konnte den Feind nicht mit einem schrecklichen Schlag zu Boden werfen. Dies hier, die Auseinandersetzung mit der Kleinheit, mit dem Dreck, der Gemeinheit, der Schwäche, dies alles gehörte dazu. »Und warte nur«, höhnte Albert, und der Schaum stand ihm vor den Lippen. »Warte nur, wenn dir erst ein Bein fehlt!« Er malte das Bild aus, satirisch, grotesk, und unter jedem Worthieb zuckte der Kleine zusammen und sah mit schreckgeweiteten Augen die Bilder. »Auf einer Krücke stehst du vor der Metrostation Saint-Germain-des-Prés oder am Montmartre. Zittern wirst du vor Kälte, in deinem verdreckten Rock, mit einem Fettrand am Kragen und stammeln. Ein armer spanischer Freiheitskämpfer bittet um einen mildtätigen Zu. Glaubst du, hier kannst du Lorbeeren mit Resonieren gewinnen oder mit deiner Schreibfeder? Siehst du dich am Ende als umjubelter Held zurückkommen? Ganz anders wirst du zurückkommen, wenn du nicht überhaupt im Massengrab landest. Einen zerfransten Bart wirst du haben und dich abends gemeinsam mit den Zähnemonarchen in einem Winkel der Metro verstecken, und dann wirst du den alten Speckjägern von dieser Zeit erzählen. Eine Suppe haben wir am Manzanares gehabt. Eine Suppe? Da waren Fettaugen drauf und dicke Stücke Schaffleisch sind darin geschwommen und wir haben gekämpft. Wirst du auch von deinem Gejammer erzählen, von deinem gelben Jammer in der Hose? Hol's der Teufel, nein, solche Typen!« Als er geendet hatte, merkte er, dass das Schreiberlein weggeschlichen war. »Mit solchen musst du anders sprechen«, sagte Jack ernst. Er hätte sich einmischen müssen. Mit Schimpfen erreichte man nichts. Man weiß, wie einem selbst die Angst in den Hals schlug. »Anders sprechen«, fuhr Albert auf, griff nach der Flasche, trank, gab sie Jack. »Man muss den Anfängen wehren«, betonte er. »Wäre ich dem nicht übers Maul gefahren, wer weiß, was er morgen gesagt hätte, und erst übermorgen. Vielleicht hat er es nicht so gemeint, aber morgen und übermorgen wäre er vielleicht nicht mehr allein gewesen. Entweder ist jemand stark genug, es auszuhalten, oder er geht kaputt, und dann ist es nicht schade um ihn.« »Wachsen wir nicht?«, fragte Jack. Er wusste, wir wachsen. Wir richten uns einer am anderen auf. Nie werden wir allein stark genug sein, aber alle zusammen sind wir stärker als alles, was war.« »Blödsinn«, fauchte Albert, dann unsicherer. »Vielleicht ist es doch so, dass wir aneinander wachsen. Glaubst du?« Er schwieg nachdenklich, nahm sein Gewehr und ging hinauf auf die Böschung. Jack nahm einen Schluck aus der Flasche. »Wir wachsen aneinander. Als Durowski in Buhr aus dem Fenster gestoßen wurde, wuchs ich. Als ich damals mit Louis Schuster sprach, wuchs ich. Wie scharf der Cognac ist. Doch unser Denken sollte noch schärfer sein.« In der Nacht war er vom alten und vom neuen Leben durchglüht. Schlaflos und voller Gedanken hörte er das gedämpfte Geräusch der ablösenden Wachen. Und Worte hörte er, die man einst miteinander gesprochen, und sie vermischten sich mit den leisen Zurufen der Wachen. »Achte dort drüben auf den Busch. Mir scheint, als wenn sich dort dauernd etwas bewegt. Hast du noch einen Schluck? dieser verfluchte Nebel. Der leise Sang des rieselnden Regens, das monotone Klatschen der vom Laub fallenden Tropfen waren keine Beruhigung, gaben keinen Schlaf. Man hörte die Gespräche lauter, vergangene Gespräche. Gestern Mittag im Graben saßen sie vor sich die leeren Essgeschirre und rauchten gierig und sprachen von Explosivgeschossen. Jeder Krieg, der bis jetzt war, sagte Samuel, sachlich feststellend, ging nicht bis zu seiner letzten Konsequenz, sondern es schien oft, als sei man schon zufrieden, wenn der Gegner irgendwie aus dem Kampf ausgeschaltet war. »Gott, was willst du?« kicherte Albert böse und nahm einen scharfen Schluck asturianischen Anis, der nicht süß, sondern herb und dennoch wie Öl ist. »Man muss die Dinge richtig sehen. Von Ihrem und von unserem Standpunkt aus haben wir und haben Sie recht, wenn mit Explosivgeschossen geballert wird. Es liegt in der Entwicklung, dass der Krieg unbarmherzig wird, nicht weil die technischen Mittel es so wollen, sondern weil wir die technischen Mittel nach unserem Wollen entwickeln und handhaben. Wir wollen keine Kompromisse mehr und die drüben auch nicht, eben weil wir sie nicht mehr wollen. Nehmen wir die Explosivgeschosse. Eine einfache Kugel geht glatt durchs Fleisch und nach 4 Wochen steht der Mann wieder im Graben. Diese Explosivgeschosse aber reißen Löcher in den Leib, die den Mann für immer frontuntauglich machen. Damit erst ist der allgemein gewünschte Zweck erreicht. Im Zusammenhang mit Krieg sollte man nicht von Menschlichkeit sprechen. Es gibt Kriege für die Menschheit und Menschlichkeit, aber Kriege selbst sind nie menschlich. Man muss sogar sagen, stimmte Jack zu, würden wir humane Mittel anwenden, würden wir den Krieg verlängern. Denn der Gegner, nun, den Gegner kennen wir ja. Noch weiter muss man gehen, sagte Albert still, stand gegen den bleifarbenen Himmel, trank und man sah ihm an, dass er den Anis nicht mochte. Wir stehen erst am Anfang einer neuen Entwicklung der Kriegsmittel und Kriegsauffassung. Weißt du, was das heißt, dass die Flugzeuge über Madrid ihre Eier auf die Zivilisten fallen lassen? Die Grenzen zwischen Soldaten und Zivilisten werden immer mehr verwischt. Und das ist gut so. Jeder wird in den Kampf hineingezogen und es nützt kein Mundspitzen mehr. Er sann nach, sagte dann rau abschließend: Wir sprechen immer davon, wenn wir diesen Krieg nicht gewinnen, dann wird ein neuer Weltkrieg da sein. Sie lachen uns aus, aber das Grauen sollte ihnen den Rücken hinunterrutschen. Wir wissen, Deutschland und Italien, in denen der Braune und der Schwarze herrschen, werden nicht eher Ruhe geben, können nicht, bis sie versucht haben, alle Länder zu unterjochen. Es ist Wahnsinn, dass sie glauben, das zu können. Albert sah Samuel nachdenklich an. Wie Schlangen sind sie, die ihren Fraß noch im Maul haben, wenn sie angegriffen werden, fuhr er fort. Sie werden Land auf Land schlucken, und dann, wenn sie sich wehren sollten, können sie ihre Giftzähne nicht gebrauchen, weil sie im Schlund und im Rachen die unverdaute Beute haben, an der sie ersticken. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 253, eine Niemandsland-Produktion, 2023. Literaturhinweis: Ich verlas die Erzählung »In Madrid« von Eduard Claudius. Hinter dem Synonym Eduard Claudius verbarg sich der Schriftsteller E. Schmidt. Schmidt war Schriftsteller und Diplomat. Er wurde 1911 in Gelsenkirchen-Buer geboren. Mit 21 Jahren trat er in die KPD ein und war Arbeiterkorrespondent. Er emigrierte und war Mitglied der Internationalen Brigaden. Seine erste Prosa veröffentlichte er 1938 in der Moskauer Zeitschrift Das Wort, nämlich die Erzählung Das Opfer aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Die Jahre 1939 bis 1945 verbrachte Claudius wegen illegaler Einreise in verschiedenen Lagern in der Schweiz. Nur durch Intervention von Hermann Hesse wurde er nicht nach Deutschland ausgeliefert. Er war Mitglied einer Partisanenbrigade Garibaldi in Italien. 1945 schrieb er den Bürgerkriegsroman »Grüne Oliven und nackte Berge«. Nach dem Krieg war er Pressechef im Bayerischen Ministerium für Entnazifizierung. Dann trat er in die Sowjetzone über. Er war 3 Jahre lang Generalkonsul in Syrien und 2 Jahre lang Botschafter in Vietnam. Er war bekannt für seine sozialistischen Romane und Erzählungen und Reportagen, vor allem über die DDR-Gesellschaft. 1968 veröffentlichte er seine Autobiografie »Ruhelose Jahre«. Eduard Claudius starb 1976 in Potsdam. Die Erzählung in Madrid wurde veröffentlicht in »Grüne Oliven und nackte Berge« im Verlag »Volk und Welt« Berlin 1949. No pasarán, pasaremos. Das Leben war mir ein tiefes Grab und versenken unser Liebstes dahin ab. Bei die Mame Tate und die Kindlach Kleine all in einem und ich schäm darob, ich weine. Stehen und weinen, das verhießneise Tränen helft nicht keinem. Heu, die Flammen gehen darauf scheuen und verreißen. Kann nicht löschen unsere Tränen, unsere hat uns geschächt und wir haben's getragen und verlebt unser Recht. Das Leben war mir ein tiefes Grab und versenken unser Liebstes dahin ab. Bei die Mame Tate und die Kindlach Klein. Schäm darob, ich weine. Und es hilft nicht, dass wir stehen und weinen. Das Verhießen heiße Tränen helft nicht keinem. Heu, die Flammen gehen darob scheuen und verreißen. Kann nicht löschen. Unsere Tränen, unsere Heißen. Al 2017 y el 2020. Gut, die Sprecherin von der Kooperative. Repeteixo, 2017 erzählt, y 2020. Das ist zwei Projekte. Desde aleshores, die sind seit langem geplant, sie sind zum Teil schon finanziert und sie befinden sich schon im Bau. Aber die Situation ist sehr heikel und sehr kompliziert. Sie sagt, dass diese zwei Grundstücke auf dem Gelände von Can Batlló sind blockiert. Folgendes ist geschehen. Es troben encallats des de fa anys. Seit Jahren amb una mena d'atzucat ist das Vorhaben forat negre burocràtic, weil es mit der Bürokratie no einfach nicht weitergehen will. Mentrestant ens hi estem deixant la pell. Das Grundstück gehört einem Investitionsfonds, der es offiziell schon als Rathaus verkauft hat. Beziehungsweise das Rathaus hat dieses Grundstück gekauft. Aber das Rathaus hat den Besitz des Geländes noch nicht ins Katasteramt eintragen lassen. Es wird eine Habitatio de Cooperativa en Cesión de Ús, heißt ein Wohngebäude einer Kooperative im Prozess des weiterführenden Gebrauchs. Das heißt, da werden ältere Herrschaften einziehen und werden dort ihren den Habs ihres Lebens genießen und später werden andere nachkommen. Aus 75 Jahren ist dieses Projekt festgelegt. Am Donnerstag, dem 2. März, war ich auf der Plaza San Jaume am Mittag um 12 Uhr. Da gab es eine Protestaktion vor dem Rathaus. Es geht um eine Kooperative, die heißt DRAC und die hat 126 Wohnungen, geplant. Die werden auf einem Grundstück, das die Kooperative vom Rathaus gekauft hat, erbaut, beziehungsweise man wartet auf die Baugenehmigung. Aber mittlerweile ist die Situation so, schon im dritten Jahr wurde der Baubeginn verschleppt, weil die Besitzurkunde bzw. das Katasteramt hat noch nicht den Besitztitel übertragen, obwohl alles schon vertraglich zugesichert und sogar bezahlt ist. Deshalb wird hier protestiert. 126 Wohnungen, die sollen offiziell Sozialwohnungen sein. Die stehen also unter dem Schutz der sozialen Wohnungsgesetze, des sozialen Wohnungsbau. Und die sind, wie gesagt, Akan Batio, so heißt das Gelände, blockiert. Ich spreche hier mit einer Vertreterin dieser Kooperative. Sie heißt Dorothee und sie wird uns Auskunft geben. Hallo Dorothee. Was ist das Ziel dieser Protestaktion? Na, wir haben Vertrag und noch eine Kooperative und eine neue dazugekommene haben seit 2 Jahren darauf gewartet, mehr als 2 Jahren, dass wir endlich anfangen können zu bauen. Und nach 2 Jahren stellte sich heraus, dass das Grundstück noch nicht mal auf den Namen des Rathauses überschrieben war. Das heißt also, das Rathaus hätte im Prinzip überhaupt nicht die Ausschreibung machen dürfen, weil es ja gar nicht auf ihren Namen liegt. Das heißt, das Grundstück gehörte jemand anderem, einer Privatperson oder einer Firma? Oder? Einem Fonds, einem Immobilienfonds, den Nachfolger von... Der Immobilienfonds hat im Prinzip keine Schwierigkeiten gemacht, denn das war so abgesprochen. Aber das Rathaus hat es einfach verschlampt. Sie haben einfach nichts gemacht. Ja. Sprechen wir kurz über das Projekt. Wie heißt das Projekt und was ist das Ziel dieses Projekts? Sotrak, wie auch Embryo und die anderen, die hier sind, wollen eine neue Art oder eine andere Art zu leben, das heißt zusammen zu leben, nicht jeder individuell und isoliert vor sich hin wurschteln. Und auf der anderen Seite wollen wir auch den Immobilienmarkt, die Spekulation auf dem Immobilienmarkt, eben Raum abgewinnen, der auch nicht mehr zurückgehen wird an den Markt. Das heißt, das Projekt bleibt bestehen, auch wenn die älteren Herrschaften, die da, sagen wir mal, den Herbst ihres Lebens dann verbringen, selbst wenn die dann nicht mehr da sind, bleibt das Projekt in seiner Funktion. Das ist noch nicht ganz geklärt. Das, was sicher ist, das Projekt ist ja wird auf dem Grundstück vom Rathaus gebaut. Und wir haben also praktisch ein Recht, dort zu wohnen. Das ist auf 75 Jahre begrenzt und kann verlängert werden bis zu 95 Jahren. Und dann geht das Gebäude samt Grundstück wieder ans Rathaus zurück. Wir befinden uns kurz vor den Wahlen. Im Mai gibt es hier Wahlen. Wird da vorher noch was passieren? Wie schätzt du das ein? Man hat uns gesagt, die wollen das Problem lösen vorher. Ja. Wir hoffen das, sind ein bisschen skeptisch, weil die Wahlen natürlich auch wiederum viel Arbeitskräfte von der Stadtverwaltung in Anspruch nehmen. Aber wir hoffen doch, dass das zu einem guten Ende kommt, denn schließlich muss auch die Partei von Ada Colau wissen, dass sie ja hier sehr viele potenzielle Wähler hat. Klar. Vielen Dank, Dorothee. Ja, mein Name ist Dorothee. Ich bin Mitglied der Kooperative Sotrak. Und ich freue mich natürlich, dass Contrabanda etwas über unser Projekt und über unseren Protest auch bringen wird. Und zumal, soweit ich weiß, Contrabanda ja dieses Jahr auch ein großes Fest feiert. Wir haben gefeiert, letztes Wochenende. 32 Jahre, Riesenfest. Ich hatte es rumgeschickt, ich weiß nicht, ob du es bekommen hast. Ich hatte es Helga geschickt und anderen. Gut, Dorothee, vielen Dank. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Und hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 13. März 2023 bis zum 27. März desselben Jahres. Thema: Wir werden unseren Planeten schon kaputt kriegen. Joe Biden genehmigt großes Ölbohrprojekt in Alaska. Das dürfte der Arktis den Rest geben. Washington: Die US-Regierung hat ein Ölbohrprojekt des Energiekonzerns ConocoPhillips in Alaska genehmigt. Auf staatlichem Gebiet sollen in den kommenden Jahrzehnten rund 600 Millionen Barrel Öl gefördert werden. Das US-Innenministerium veröffentlichte am Montag die Entscheidung. Präsident Joseph Biden hat im Wahlkampf versprochen, keine weiteren Bohrungen auf staatlichem Boden zuzulassen. Die Kosten für das Projekt mit dem Namen Willow werden auf rund 8 Milliarden Dollar geschätzt. Umweltgruppen weisen hingegen auf Schäden für Umwelt und Klima hin, die bei der Erdölbohrung entstehen. Es wird mit Klagen gerechnet. Thema: China und der Westen. Nie wieder Demütigung, überschreibt die Junge Welt einen Artikel von Jörg Kronauer, erschienen am 14.03. Und da geht es um die neue Außenpolitik Chinas. Recht drastisch waren die Worte, die Xi Jinping am Montag zum Abschluss der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses wählte. Zu einer großen Mauer aus Stahl müssten die chinesischen Streitkräfte ausgebaut werden, forderte der frisch im Amt bestätigte Präsident. Man konnte dies als Bekräftigung einer in der vergangenen Woche geäußerten Forderung begreifen. Das Militär müsse sich rasch modernisieren oder auch als Hinweis darauf, die soeben beschlossene Aufstockung des Wehretats um 7,2% der Wirtschaftsleistung sei wirklich notwendig. Ist sie das? Wer wissen will, wie die chinesische Staats- und Parteispitze darauf kommt, dass sie das ist, kann einen Blick nach Südkorea werfen. Die Streitkräfte dieses Landes und diejenigen der Vereinigten Staaten starteten am Montag ihr größtes gemeinsames Manöver seit 5 Jahren. Und wenngleich es sich offiziell gegen Nordkorea richtet, wer die erbitterten Versuche der US kennt, den Aufstieg Chinas zu beenden, dürfte die Sorgen der Volksrepublik über die US-Militäraktivitäten nahe ihrer Grenze verstehen. Xi hat das Problem zudem in allgemeiner Form geschildert. Er erinnerte an die Demütigung der Nation, Chinas umfassende Unterwerfung durch die Kolonialmächte im 19. Jahrhundert, die dem Land, das um 1800 noch eine der führenden Wirtschaftsmächte der Welt war, innerhalb kurzer Zeit einen rapiden Absturz in Not und Elend brachte. Damals war China nicht in der Lage, sich militärisch zu verteidigen und unterlag, wie es der Zufall will, genau gegen diejenigen Mächte, die sich heute wieder militärisch gegen das Land positionieren. Die USA, Japan, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Nach einem Jahrhundert des Kampfes erinnerte Xi am Montag weiter, dass mit der Gründung der Kommunistischen Partei begann und über die Schaffung der Volksrepublik in die Gegenwart führt, sei die Phase der Demütigung überwunden. Das sei ein unumkehrbarer historischer Prozess. Nun gilt es noch, nationale Souveränität, Sicherheit und die Achtung der Entwicklungsinteressen zu gewährleisten. Die große Mauer aus Stahl braucht es umso mehr, als Chinas Aufstieg inzwischen nicht nur die ökonomische, sondern auch die politische Dominanz des Westens offen in Frage zu stellen beginnt. Dass es Peking Ende vergangener Woche gelungen ist, Saudi-Arabien und Iran zur Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen zu bewegen und sich damit in Mittelost faktisch als Alternative zu den Vereinigten Staaten zu positionieren, ist ein harter Schlag für Washington. Ob aus Beijings Versuch, im Ukraine-Krieg zu vermitteln, ein zweiter wird, wird sich zeigen. Xi jedenfalls wird Medienberichten zufolge in Kürze nach Russland reisen und anschließend mit dem Präsidenten der Ukraine verhandeln. Gelingt es ihm, Fortschritt zu erzielen, dann hätte China eine führende Stellung nicht nur in der Wirtschaft erlangt, sondern auch in der Weltpolitik. Die globale Dominanz des Westens wäre für alle sichtbar vorbei. Jaha, Niemandsland, 91.4 FM in Barcelona, Kontrabande FM, jaha! Thema Kriegsbegeisterung in Deutschland. Berlin. Die Grünen wollen das Tempo der Lieferung von Kriegsgerät an die Ukraine erhöhen. Damit sich die Ukraine weiterhin verteidigen kann, müssen wir die militärische Unterstützung fortbestehen lassen, sagte Parteichefin Ricarda Lang am Montag in Berlin. Wir müssen aber vor allem auch schneller werden, so Lang weiter. Also schneller und immer mehr Waffen liefern. Forderungen des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba an Deutschland nach der Lieferung von mehr Munition nannte Lang mehr als verständlich. Ja, die treiben Deutschland weiter vor sich her. Also immer weiter und tiefer geht die Verstrickung Deutschlands in den Krieg gegen Russland auf ukrainischem Boden. Eine weitere Meldung zum Thema Leopard-Panzer. Es gibt eine Ausbildung von ukrainischen Militärs. Bergen, die für ein Einsatztraining auf dem Kampfpanzer Leopard 2 nach Deutschland gekommenen ukrainischen Soldaten stehen vor dem Ende ihrer Ausbildung. Nach einem mehrwöchigen Lehrgang feuerten die Soldaten am Montag auf dem niedersächsischen Truppenübungsplatz Bergen im scharfen Schuss. Die ukrainischen Soldaten seien nach der Ausbildung befähigt worden, mit dem modernen Waffensystem den Feuerkampf zu führen. Das sagte Brigadegeneral Björn Schulz, Kommandeur der Panzertruppenschule in Münster auf dem Militärgelände in Niedersachsen. Deutschland wird der Ukraine zuerst einmal 18 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A6 liefern, Portugal weitere 3 Exemplare. Und dann schauen wir mal, was da noch alles kommen wird. Währenddessen geht es für die Angestellten und die Arbeiterklasse in Deutschland immer weiter den Bach runter. Essen. Die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, GKK, wird 52 ihrer verbliebenen 129 Standorte dicht machen. Die Häuser könnten angesichts der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der lokalen Gegebenheiten nicht fortgeführt werden, erklärte der Galeria-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz am Montag bei der Veröffentlichung der Schließungsliste. Nach den Plänen des Konzerns sollen 21 Filialen bereits zum 30. Juni 2023 aufgegeben werden, die übrigen 31 Häuser zum 31. Januar 2024. Von der Schließung sind demnach sowohl Häuser in Großstädten als auch Standorte in kleineren Kommunen betroffen. Nach Angaben des GKK-Gesamtbetriebsrats werden mehr als 5000 Beschäftigte durch die Pläne ihre Arbeitsplätze verlieren. Das Unternehmen selbst sprach von mehr als 4000. Zusätzlich sind Flächenreduzierungen und weiterer Personalabbau geplant. Für Yasser Arafat erhielt eine Privataudienz beim Heiligen Vater und Christenführer Gemayel bei dessen Chef. Nicht in allen Ländern ist die Kriegsbegeisterung der sogenannten linken Parteien so groß wie in Deutschland, nämlich hier in Spanien. Bilbao, tausende Menschen demonstrieren gegen westliche Kriegspolitik und Sozialabbau. Die sehen da nämlich immer noch einen Zusammenhang. Das sagt Jan Tillmans, der berichtet in der Jungen Welt aus Bilbao. Da fand am 13. eine Demo statt, 14.3. aus Bilbao. Lautstarker und kämpferischer Protest in der baskischen Metropole Bilbao. Gestern erlegten serbische Patrioten 60 Ungarn. Rund 2000 Menschen nahmen am Sonnabend an einer Demonstration gegen die aktuelle imperialistische Offensive des Westens teil. Unterstützt wurde die Mobilisierung von mehr als 50 verschiedenen linken Organisationen des Baskenlands. Auf der Demonstration wurden Rufe wie "Selenskyj Faschist, du bist ein Terrorist" und "Nein, nein, nein zur NATO" laut. Im Rahmen der Abschlusskundgebung bekräftigten die Veranstalter die Dringlichkeit einer antiimperialistischen und internationalistischen Organisierung im Baskenland. Das kapitalistische System befinde sich in einer Dauerkrise. 6, Zusatzzahl 7. Diese Durchsage ist ohne Gewähr. Dazu sei ab 2020 eine Phase des Ausnahmezustandes hinzugekommen. Diese nutzen die imperialistischen Staaten aus, um eine Wirtschafts-, Sozial- und Disziplinarpolitik durchzusetzen, die immer stärker auf Krieg ziele. Somit sei der kapitalistische Zerfallsprozess nicht von der Zunahme von Repression und Zensur zu trennen. Sie wiesen darauf hin, dass die schwere wirtschaftliche, politische und militärische Krise, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine entstanden sei, das Ergebnis der Strategie des Imperialismus ist und dass der aktuelle Kontext dringend eines Aufschreis und eines antiimperialistischen und internationalistischen Kampfes des baskischen Volkes erfordere. Die Mobilisierung an diesem Sonnabend sei der erste Schritt in diese Richtung. Die Axt im Haus erspart Herrn Zimmermann. Nach Aussagen der Redner erleben wir einen rasanten Verlust der Hegemonie des Atlantischen Imperiums, das sich nicht mit seinem Ende abfinden wolle. Deshalb würde es eine Offensive nach Osten vorantreiben, um die Kontrolle zu behalten. Der hegemoniale Block forciere die Ausweitung von Kriegen und eine Ankurbelung der Rüstungsindustrie, um das Wachstum aufstrebender Länder wie China zu verhindern. Als führende Akteure beim Drehen an der Eskalationsspirale sehen die in der Kundgebung beteiligten Gruppen NATO und EU. Das Nordatlantische Kriegsbündnis wurde als die Armee der Bourgeoisie bezeichnet. Sie ist ein militärischer Zweig mit dem einen Ziel, gegen jeden vorzugehen, der sich der Politik des Kapitals widersetzt. Der Westen liquidiere jedweden Widerstand von außen, wie man an seinem Agieren im Donbass, in Jugoslawien oder in Syrien beispielhaft sehen könne. Auch sei er für die Überausbeutung und Prekarisierung der Arbeiterklasse, insbesondere von Frauen und rassifizierten Personen, verantwortlich, beispielsweise durch Beschneidung von Arbeiterrechten und durch neue repressive Gesetze. Bei ihrem letzten Besuch auf den Falklands erlegte Frau Thatcher mit einem... Ein klares Beispiel dafür sei der aktuelle Haushaltsplan des spanischen Staates, der von allen sozialdemokratischen Parteien unterstützt werde und die Verschlechterung der materiellen Bedingungen der arbeitenden Bevölkerung zum Ziel habe. Die Unterstützung einer solchen militaristischen Politik am Vorabend eines Weltkrieges sei eine echte Schande und zeige den völligen Mangel an Engagement der Führung dieser Parteien für die Zukunft der arbeitenden Völker der Welt. Im weiteren Verlauf der Kundgebung verwiesen die Redner nochmals auf die aktuellen Aktivitäten der NATO auf dem Truppenübungsplatz in den Bardenas Reales im Baskenland sowie auf die unverhohlene Unterstützung von Waffenkonzernen wie Sena oder Zapa durch die baskische Regionalregierung. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Wenn wir dazu noch die wirtschaftlichen und sozialen Ausnahmemaßnahmen hinzufügen, die uns von Brüssel auferlegt werden, wie beispielsweise private Rentenfonds, die Erhöhung des Rentenalters, den Abbau der öffentlichen Gesundheitsversorgung und weitere Schritte, wird uns immer klarer, dass wir weder als Volk noch als Arbeiterklasse eine Zukunft innerhalb der NATO oder der EU haben, warnten die Redner zum Abschluss. Auch erinnerten sie nochmals an die deutliche Ablehnung in der Volksabstimmung zum Beitritt zur NATO vor 37 Jahren im Baskenland. Zum Thema Feminismus schrieb Frau Ina Semtner am 8.3. am Internationalen Frauentag den Artikel Fortschritt statt Kosmetik. Am Kern vorbei, bürgerliche Politik trägt nicht zur Entlastung von Frauen bei. Das Massenmedium. Auch im Jahr 2023, so sagt der Artikel, muss konstatiert werden, dass es mit der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland nicht sehr weit her ist, allen Lippenbekenntnissen zum Trotz. Statt jedoch im eigenen Haus für Bewegung zu sorgen, treiben Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Bündnis 90 Die Grünen, und Entwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD vermeintliche feministische Außen- und Entwicklungspolitik voran. Dabei weiß Frau hierzulande gar nicht, wo sie anfangen soll. Lohngefälle, Diskriminierung im Job und anderswo, alltägliche geschlechtsspezifische Gewalt, überproportionale Verantwortung für Sorge- und Pflegearbeit und so weiter. Bildung ist auch ein gutes Stichwort. Wenn Feminismus damit gleichgesetzt wird, dass Macht weiblich wird, Das war die Titelseite des Freitag vom 3. März. Oder Baerbock und Schulze davon fabulieren, dass feministische Entwicklungspolitik bedeutet, das Klo eben nicht an den Rand des Dorfes, sondern im Zentrum bauen zu lassen. Dann erinnert das nicht nur an übelstes koloniales Gebaren. Es verengt zudem den Blick darauf, was es wirklich braucht, um Frauen und andere aufgrund ihres Geschlechts diskriminierte und benachteiligte Menschen zu gleichgestellten Bürgerinnen ihrer jeweiligen Gesellschaften zu befördern. Ein Umfeld ohne patriarchalische Unterdrückungsstrukturen und ohne vom kapitalistischen Ausbeutungssystem angefachte Gewalt. Stattdessen finanzielle Unabhängigkeit und körperliche wie gesellschaftliche Selbstbestimmung. Das wäre jedoch schwer zu kontrollieren, sowohl vom Patriarchat als auch vom Kapital. Es bleibt also bei vermeintlich wirksamen kosmetischen Ansätzen, um feministische Progressivität vorzutäuschen. Neben der Kriegstreiberei, die nebenbei bemerkt vor allem Frauen trifft, sind die Grünen auch sonst für jede Politposse zu haben. Gitta Düpertal beleuchtet in ihrem Text den Kampf um störungsfreie Schwangerschaftsberatung, der von den Grünen in Hessen dazu benutzt wird, sich einerseits zu profilieren, während ihre Vertreterinnen gleichzeitig vergessen, dass sie in Regierungsverantwortung rechtlich durchaus etwas für den Schutz der Betroffenen vor Fundis tun könnten. Auch das Selbstbestimmungsgesetz, zu dessen Entwicklung Janka Kluge in ihrem Artikel »Es wird Zeit« schreibt, liegt seit längerem auf Halde. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. Mehr Hoffnung kann manchmal die Geschichte geben. Carmela Negrete beleuchtet in ihrem Text »Für eine feministische Republik« die Frauenbewegung in Spanien. Das Erbe autonomer Gesellschaften und streikender Zigarrenfabrikarbeiterinnen der Ersten Republik wird noch heute erkennbar in den feministischen Kämpfen, die in jüngster Zeit zu beachtlichen Erfolgen geführt haben, wenn auch immer noch unter dem Dach der Monarchie. Einer solchen muss sich auch die Unabhängigkeitsbewegung der Westsahara seit nunmehr 50 Jahren erwehren. Dem jüngst erschienenen Buch der Ethnologin Sophie Caranti zu diesem Kampf und dessen Hintergründen widmet sich Jörg Tietjen in einer Beilage der Jungen Welt. Denn auch hier waren und sind es maßgeblich Frauen, die Macht herausfordern. Das gleiche gilt für Kommunistinnen, denen Franziska Hahn als Herausgeberin ein Buch gewidmet hat. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Es bleibt jedoch zum Schluss die knallharte Realität, so endet der Artikel, der sich Claudia Wrobel in ihrem Text »Strukturell benachteiligt« widmet. Wie eingangs erwähnt, lassen Zahlen und Statistiken keinen Spielraum für wohlwollende Interpretationen. Es bleibt also dabei. Feministinnen aller Länder, vereinigt euch! Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Vertrauensvoll in die Zukunft. Für die Ukrainerinnen und Ukrainer, Russinnen und Russen, die im Donbass leben, weil das ihre Heimat ist und wo die Mehrheiten mal so und mal so sind, sind die Waffenlieferungen, die weiteren Waffenlieferungen und das weitere Hochpeitschen des Krieges zwischen Russland und der NATO das größte Unglück ihres Lebens oder das Ende ihres Lebens für viele. Waffenlieferungen beenden nicht den Ukraine-Krieg. Das sagt die ärztliche Friedensorganisation IPPNW am Montag zum SIPRI-Rüstungsbericht. Laut dem heutigen SIPRI-Bericht haben sich die Rüstungsimporte in Europa 2022 infolge des Ukraine-Kriegs nahezu verdoppelt. Die IPPNW fordert die Bundesregierung auf, sich für ein Ende der europäischen Aufrüstungsspirale einzusetzen und stattdessen eine internationale Abrüstungsinitiative voranzutreiben. Ein Jahr nach der von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufenen sogenannten Zeitenwende mit einem 100 Milliarden Euro Aufrüstungspaket fordert der Verteidigungsminister nun noch mehr Geld für die Bundeswehr. Dagegen drohen bei den zivilen Aufgaben harte Kürzungen. Statt einer globalen Aufrüstungsspirale brauchen wir mehr internationale Kooperation, um unsere Lebensgrundlagen weltweit zu schützen. Kriege und gewaltsame Konflikte konterkarieren die Bemühungen der Weltgemeinschaft, die globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 zu erreichen. die aktuell gescheiterten Haushaltsverhandlungen zeigen. Die militärische Aufrüstung der Bundeswehr steht nicht nur in Konkurrenz mit Investitionen in zivile Krisenprävention und Friedensförderung, sondern auch mit der notwendigen sozial-ökologischen Transformation. Das erklärt die IPPNW-Vorsitzende Dr. Angelika Clausen. Deutschland ist beispielsweise mit rund 713 Millionen Euro der größte Einzahler in einen mehr als 3 Milliarden Euro großen EU-Topf. Europäische Friedensfazilität. Die sogenannte Europäische Friedensfazilität ist ein außerbudgetärer Fonds der EU, für den von 2021 bis 2027 ursprünglich 10,5 Milliarden Euro eingeplant waren. Mit dem Geld sollen militärische Ausbildung und Ausrüstung in Drittstaaten sowie Militäreinsätze finanziert werden. EU-Staaten, die Waffen an die Ukraine geliefert haben, können sich hieraus Geld erstatten lassen. Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine werden über den deutschen Topf Ertüchtigungshilfe finanziert. Von Februar bis Dezember 2022 wurden 1,7 Milliarden Euro für die Ukraine ausgegeben. Waffenlieferungen können den Krieg in der Ukraine nicht beenden. Er hat auf beiden Seiten bereits inakzeptabel viele Opfer gekostet, sowie massive Zerstörung und Leid erzeugt. Stattdessen brauchen wir einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen sowie mehr Geld für humanitäre Hilfe und einen Schuldenschnitt für die Ukraine, so Angelika Clausen abschließend. Ni hao, ni xianzai zhou ding de Niemens Land, yi ge diandai jie mu zai de guo, dui li si, wen hua he. 正直在巴塞罗那问候 Hierzu passt auch die Meldung über die Aufrüstung und das Geschäft mit Waffen. Ein neuer SIPRI-Bericht bringt ans Tageslicht, die Ukraine rückt bei Rüstungsimporten an die Weltspitze vor. Der Ukraine-Krieg beschert Rüstungsfirmen volle Auftragsbücher. In den europäischen Ländern sei die Einfuhr von schweren Waffen wie Panzer, Kampfjets und U-Booten gegenüber dem vergangenen 5-Jahres-Zeitraum um ganze 47% angestiegen. Bei den NATO-Staaten des Kontinents sogar um 65%. Wie laut dpa aus dem jüngsten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervorgeht, der am Montag veröffentlicht wurde. Demnach sei die Ukraine im vergangenen Jahr zu einem der größten Rüstungsimporteure der Erde geworden. Hinter Indien und dem Golfemirat Katar befinde sich das osteuropäische Land auf Rang 3 der führenden Waffenimporteure, während es früher im SIPRI-Ranking kaum eine Rolle gespielt habe. Entgegen der Steigerung in Europa habe das Volumen der Rüstungslieferungen insgesamt jedoch um 5,1% abgenommen, wie es in der Studie heißt. Doch auch wenn die Waffentransfers weltweit zurückgegangen sind, sind diejenigen nach Europa aufgrund der Spannungen zwischen Russland und den meisten anderen europäischen Staaten stark gestiegen, sagt SIPRI-Forscher Peter Wetzemann dpa zufolge. Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine wollen europäische Staaten mehr Waffen importieren und schneller. Mehr als die Hälfte, 56%, der von den europäischen Ländern eingeführten Waffen stammten laut dem Bericht aus den USA. 5,1% stammen aus Deutschland, das auch in diesem Bericht zu den 5 international größten Waffenlieferanten gezählt wird. We are fighting a war against Russia. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Niemandsland Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 13. bis zum 27. März 2023. Thema Wahlen. Die Wahlen zum Stadtrat am kommenden 28. Mai rücken näher. Die Politikerkaste der Stadt wird leicht nervös. Es geht um viel. Für die rechten Wirtschaftsparteien um neue Milliardenpfründe aus der Erweiterung zum Beispiel des Tourismusmodells, der Flughafenerweiterung, das Hochziehen von noch mehr Hotels. Dann die Öffnung des Montjuïc für die internationalen Besuchermassen. Für die anderen, wie Bürgermeisterin Ada Colau und ihre Leute von En Comú, geht es um das andere Modell einer Stadt. Gegen Investoren aus aller Welt, gegen ein weiteres Hochschrauben des Modells der Stadt als Beute. Colau gibt sich optimistisch, was ihre Wiederwahl anbelangt. Es kommt Colau zugute, dass ihr Rivale der 77-jährige Xavier Trias von Schunz ist. Zwei Auslaufmodelle von gestern in einer Person. Von gestern und vorgestern. Zuerst die wegen Korruption und illegaler Parteienfinanzierung aufgelöste Theo-Partei des Clan-Chefs Jordi Pujol. Zum anderen der Rechtsindependentismo, der die Stadt jahrelang in den ideologischen, sozialen und ökonomischen Ruin geführt hatte. Außerdem ist Trias mit seinem eigenen Lager zerstritten, während Ada Colau mit der Unterstützung der Nummer 2 der Regierung in Madrid rechnen kann, mit Vizepräsidentin Yolanda Díaz, Arbeitsministerin und Chefin der feministischen politischen Plattform Sumar. Die jüngsten Umfragen räumen Colaus Formation bessere Chancen ein als vor 4 Jahren, als ihr Gegenkandidat noch Ernest Maragall von ERC war. Mit dabei in dem Kampf ums Rathaus ist auch Jaume Collboni von der sozialistischen PSC, der mit dem Effekt IA rechnen kann. Das ist der Kandidat für die Generalitat. Der ist beliebt, das ist der beliebte Sozialistenchef im katalanischen Regionalparlament. Thema Barça-Gate, der Skandal Negreira, das Thema Schiedsrichter kaufen. Ja, sowas gibt's im Fußball. Man will's ja jahrelang nicht glauben, aber jetzt hat man's immer wieder schwarz auf weiß noch einmal vorliegen. Jetzt tritt auch der Madrider Rivale Real Madrid als Nebenkläger im Korruptionsskandal Barça kauft Schiedsrichter auf. Aufgrund der Schwere der Vorwürfe, so ein juristischer Sprecher von Real Madrid, sehe man sich gezwungen, als Nebenkläger aufzutreten. Haha, Madrids Präsident, der Milliardär Florentino Pérez, sonst immer ein Herz und eine Unternehmerseele mit Barças Präsident Joan Laporta, haut jetzt in die Kerbe. Eine harte Lage für die Fußballwelt. 17 Jahre lang, von 2001 bis 2018, gingen Zahlungen in Millionenhöhe an den Boss des Schiedsrichterverbandes Enriquez Negreira. Die Herrschaften hatten sich schon für die Superliga Europas verschworen, gemeinsam mit den Herrschenden von Juventus Turin und anderen Magnaten. Mit diesem Idyll ist es jetzt erst einmal Schluss. Real Madrid hat die Strategie im Barça-Skandal geändert. Statt zu schweigen und abzuwarten, sucht man jetzt das Rampenlicht. Sollte Real Madrid als Nebenkläger zugelassen werden, hätten die Anwälte bzw. der Club nämlich vollen Zugang zu allen Dokumenten und Zeugenprotokollen des Skandals. 4 Präsidenten des FC Barça sind verwickelt. Joan Gaspart, Joan Laporta in seinem ersten Mandat, Sandro Rosell und Josep Maria Bartomeu. Die letzten beiden als Angeklagte der Staatsanwaltschaft. Die Nebenklage kam kurz nach der Niederlage von Real Madrid gegen Espanyol, als die Meisterschaftschancen so gut wie flöten gingen. Vielsagend. Laporta behauptet in einer Schlagzeile vom Montag, dem 13. in El Periódico, jetzt sind alle da, Barça ist unschuldig. Barcelona, Crime City, der Bruder des 11-jährigen Mädchens, das vor 3 Monaten in der Toilette eines Einkaufszentrums von einer Gruppe vergewaltigt wurde, hat bei der Polizei die Morddrohungen gegen ihn zur Anzeige gebracht. Ende November hatten 6 minderjährige Jungen das Mädchen in Badalona entführt und als Gruppe vergewaltigt. Der Bruder des Mädchens hatte die Anzeige erstattet. Die Vergewaltiger, von denen 5 bereits identifiziert werden konnten, befinden sich wegen ihrer Strafunmündigkeit als 14- bzw. 15-Jährige auf freiem Fuß. Ja, wenn man da die Eltern des Mädchens wäre, würde man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sich wahrscheinlich eine Pistole kaufen. Das Vergewaltigungsopfer und seine Familie stehen unter Polizeischutz. Verkehrte Welt. Wir stechen dich ab, so eine der WhatsApp-Drohungen gegen den Bruder des Mädchens, wie gesagt, der die Anzeige erstattet hatte. Laut Angaben der Generalitat, der Landesregierung, hat die Justizbehörde Kataloniens 2022 gegen 1023 Minderjährige Strafverfahren eröffnet. 10% davon wegen Sexualdelikten wie Vergewaltigung, Missbrauch und Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Cyberkriminalität in Barcelona. Nachdem das Hospital Clínic, eines der größten Krankenhäuser hier in der Stadt, vergangene Woche Opfer eines Cyber-Hacker-Anschlags geworden war, forderte am Donnerstag die Hackergruppe Ransom House, so nennen die sich, 4 Millionen Euro Lösegeld. Ansonsten wolle man die Patientendaten zur freien Verfügung ins Netz stellen. Die Kriminellen hatten zuerst das gesamte Computersystem des Klinikums lahmgelegt und dann die Daten geklaut. Die Landesregierung erklärte gegenüber der Presse, dass man das Lösegeld nicht zahlen werde. Inzwischen ist die Datenverarbeitung des Krankenhauses wiederhergestellt. Alle Patienten sind gewarnt worden, dass ihre Daten Ziel von weiteren Cyberattacken werden könnten. Estáis escuchando Niemandsland, un programa sobre la actualidad alemana. En Contrabanda FM en 91.4 en Barcelona. Barcelona, Stadt der schmutzigen Kampagne. 3 Parteibüros der linksindependentista Partei ERC wurden vergangene Woche mit Plakaten beklebt, auf denen das Foto von Ernest Maragall, des Kandidaten, zu sehen war, darunter der Spruch Alzheimer raus aus Barcelona. Fuera el Alzheimer de Barcelona. Maragalls Bruder Pascal, der Bürgermeister in den 90er Jahren war, leidet seit Jahren an Alzheimer. Ernest Maragalls Kommentar: Jemand verwechselt hier Politik mit dreckigem Spiel. Barcelona, Stadt der Frauen. Zur zentralen Großdemo am vergangenen Mittwoch, dem 8. März, zu dem Parteien, Verbände und Frauenrechtsorganisationen aufgerufen hatten, kamen allein in Barcelona ca. 80 bis 100.000 Menschen, die meisten Frauen, um wie jedes Jahr an diesem Internationalen Tag der Arbeiterfrauen die Rechte der Frauen öffentlich einzuklagen. In diesem Jahr gab es leider wieder einmal die Gewalt gegen Frauen anzuklagen. Die Mord- und Vergewaltigungsserie durch Männer an Frauen als Opfer reißt leider nicht ab. Erst vor wenigen Tagen wurden 2 weitere Frauen von ihren Peinigern ermordet. Die Presse nennt sie ehemalige Lebenspartner und so weiter. Auch die Gruppenvergewaltigung an einem 11-jährigen Kind in Badalona, einem Mädchen, hat helles Entsetzen ausgelöst. Ich trete mit dem Mikro auf 2 junge Mütter zu, die mit ihren Babys im Kinderwagen demonstrieren. Was ist die Hauptforderung in diesem Jahr, frage ich die Frauen. Dass sie uns nicht umbringen, sagt eine der Frauen. Barcelona, Stadt der Diebe. 2 ungewöhnliche Diebstähle vermeldet die Guardia Urbana Polizei aus der vergangenen Woche innerhalb von 72 Stunden. 2 Männer wurden unabhängig voneinander verhaftet, nachdem einer zuerst einen Briefkasten des Postamts Correos gestohlen hatte und ein zweiter Dieb wurde an einem anderen Ort erwischt, als er ein U-Bahn-Schild der U-Bahn-Haltestelle Glorias klauen wollte. Der Bursche war dabei, das Schild abzumontieren. Wohnhölle Barcelona. Die Stadt Barcelona schloss das vergangene Jahr 2022 mit einem Rekordpreis für Mietwohnungen. Die durchschnittliche Miete in der Stadt beträgt 1.077 Euro. Dies angesichts des Mindestlohns, der 1.080 Euro hoch ist. Dies veröffentlichte das Incasol-Institut. Demnach beträgt die Mietpreisschraube 11,76% mehr als ein Jahr zuvor. Lawfare City Barcelona. Lawfare, ein Modewort, das erklären wir mal kurz. In der Lawfare-Justizaffäre hat die Bürgermeisterin Ada Colau am vergangenen Montag, dem 13. März, auf dem Amtsgericht vor dem Titular del Juzgado de Instrucción, also dem Untersuchungsrichter, der die Vorermittlungen führt, ausgesagt. Worum geht's? Alles riecht nach der aus den USA importierten Lawfare-Methode, dass in Anklagen vor Gericht, die auf Behauptungen ohne Tatsachen beruhen, aber von gewieften Anwälten vorgebracht werden, um politische Gegner oder unbeliebte Personen mit Justizverfahren zu nerven oder gar zu zermürben. Jedenfalls werden diese Leute mit Prozessen überzogen. Der internationale Spekulationsfonds Vauras, ein Geierfonds, der in den europäischen Großstädten seit Jahren fette Immobilienbeute macht und wirklich Menschen in den Ruin treibt, hat Ada Colau verklagt. Begründung: Sie habe den Fonds genötigt, damit der Fonds leerstehende Wohnungen dem sozialen Wohnungsmarkt abtritt. Die Frage ist, wie kann man einen anonymen internationalen Investitionsfonds nötigen? Das sollte erstmal geklärt werden, Herr Richter. Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie haben also richtig gehört. Spekulanten verklagen eine Politikerin, die die Bewohner ihrer Stadt vor der Ausbeutung schützen will. Und natürlich vor dem Rauswurf aus ihren Wohnungen und Häusern. Der Fonds wurde in verschiedenen Verfahren vom Rathaus zur Zahlung von Strafgeldern gezwungen. Insgesamt geht es hier um eine Summe von 417.000 Euro, weil der Fonds gegen geltende Normen und Regeln verstoßen hatte. Der Fall wurde in erster Instanz schon einmal wegen Haltlosigkeit zu den Akten gelegt. Aber nun haben die Fondsanwälte mit ihren millionenschweren Dollartarifen einen neuen Vorstoß gegen Colau unternommen und einen Richter gefunden, den Richter Nummer 18 des Amtsgerichts, der das Verfahren noch einmal zulässt. Der Fonds war gezwungen worden, aus dem berühmten Block Llavors del Poble Sec einige Wohnungen für Zwangsgeräumte zur Verfügung zu stellen. Das war im Jahr 2020. 15 Minuten brauchte Ada Colau für ihre Aussage vor dem Untersuchungsrichter. Umgeben war sie von ihren Getreuen und Anhängern aus der Antispekulationsbewegung, der PAH, der Bewegung gegen den Hypothekenwucher, und Frau Colau verließ nach wenigen Minuten also sichtlich amüsiert und fröhlich ob dieser erneuten Gerichtsposse den Saal, den Gerichtssaal. Diese Gerichtsposse wird heute Lawfare genannt. Sie verließ also das Gerichtsgebäude in der Justizstadt Ciudad de la Justicia. Sie war begleitet unter anderem von Laura Pérez, die ist Teniente del Alcalde für soziale Rechte, und dem Konzejal für Wohnpolitik Marc Serra. Radio Contrabanda ins Nimmerland. Vielleicht noch was von vorne. Niemandsland auf 91.4 Radio Contrabanda in Barcelona. Cyberterrorismus 2, das vom Cyberterror heimgesuchte Klinikum, Hospital Klinik hier in Barcelona, von der Nachricht von vorhin, hat mittlerweile 90% seiner chirurgischen Kapazität wiederhergestellt. Das heißt, 90% aller auf eine Operation angewiesenen Patienten können operiert werden. 40% der ambulanten chirurgischen Eingriffe sind ebenfalls wieder möglich und 70% der Sprechstundenkapazitäten sind wiederhergestellt. Notfallpatienten können weiterhin behandelt werden, heißt es. Barcelona, kleine Zivilisationsversagen everywhere. Die Mossos de Squadra Polizei hat versprochen, die Wartezeit für Anzeigen von Verbrechen auf den Revieren zu verkürzen. Die Wartezeit, um eine Anzeige zu erstatten, liegt bei 4 Tagen. Haha. Bis dahin sind die Täter, Diebe oder Schläger oder wer auch immer über alle Berge. Die Polizeisprecherin der Mossos, Kommissarin Marta Fernandez, erklärte, solche Wartezeiten sind vollkommen unakzeptabel. Vorsicht, Elektroskate-Flitzer. Die Stadtpolizei Urbana hat in Barcelona allein in 15 Tagen 459 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Verkehrsordnung bei Elektrorollern erhalten bzw. selbst ausgesprochen. Es geht vor allem um zu schnelles Fahren auf Bürgersteigen, Überspringen von roten Ampeln und gefährliches Fahren in Menschenmengen. Preistreiberei. Satte, fürchterliche 16,6% Preisanstieg sind bei den Lebensmitteln zu verzeichnen, wie das Staatliche Institut für Statistik bekannt gibt, das INE, das Instituto Nacional de Estadística. Die sogenannte unterschwellige Inflationsrate liegt laut INE bei 7,6%. Also wird bei den Lebensmitteln am meisten an der Preisschraube gedreht. Und dies, obwohl die Mehrwertsteuer von der Regierung vor kurzem erst um 5% gesenkt wurde. Was viele damals schon vorausgesehen hatten, ist eingetreten. Die Lebensmittelkonzerne nehmen die 5% gerne als Geschenk mit und treiben trotzdem die Preise schamlos nach oben. Erst am Montag veröffentlichte die spanische Supermarktkette Mercadona ihre Gewinnzahlen von mehreren Milliarden Euro, sogenannte Übergewinne. Gleichzeitig heulen die Herrschaften auf, wenn die Regierung Sanchez über zusätzliche Gewinnsteuern auf Übergewinne nachdenkt. Que le jodan al internet, a la televisión, lo que va a prevalecer es la radio. El único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandsland! Der leidige, uralte Terrassenstreit in Barcelona. Es geht mal wieder darum, wie viel Fläche eine Kneipe und ein Restaurant auf der Straße öffentliche Fläche nutzen darf. Im April werden alle während der Pandemiezeit zusätzlich installierten Terrassenelemente wie Zäune und Plattformen entfernt werden, die während der Pandemiezeit erlaubt worden waren, um dem Gastronomiesektor zu helfen, damals. Von den damals 3.668 Zusatzräumen werden 1.131 vom Rathaus weiterhin erlaubt und können bleiben. 574 davon wurden der Fahrbahn abgetrotzt. Im Bezirk Ciudad Bella, der ist hier am dicht besiedelsten und am meisten von Touristen überrannt, werden 90% der Zusatzterrassen verschwinden, denn es sei, so das Rathaus, eine dicht besiedelte und übersättigte Zone. Thema Klitorisverstümmelung. Die Nationalpolizei, Policía Nacional, hat verhindert, dass eine Familie nach Sierra Leone ausreisen kann, um dort ein 17 Monate altes Mädchen verstümmeln zu lassen. Die Mutter des Kindes hatte zuvor versucht, ihr Kind in einem Cup das Genital entfernen zu lassen. Das ist eine der ambulanten Arztpraxen hier in der Stadt, was ein Alarmprotokoll der Behörde ausgelöst hatte. Der Fall ist inzwischen beim Jugendamt gelandet. Der Reisepass des Kindes wurde eingezogen und wird bis zu seinem 18. Lebensjahr gesperrt werden. Man will das Kind also schützen. Grausiger Fund. Die Mossos de Squadra Polizei hat am Abend des vergangenen Donnerstags, dem 9. März, verschiedene Personen festgenommen, nachdem man im Kofferraum ihres Wagens eine Leiche entdeckt hatte. Das Auto wurde auf der Ecke Via Augusta diagonal gestoppt. Die polizeilichen Ermittlungen unterliegen der Geheimhaltung. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Wo es gar nicht gut aussieht, das wissen wir mittlerweile, ist beim Wasser. Wasserversorgung ist in Gefahr. Der Stausee in Sau in Katalonien, der Millionen Menschen mit Trinkwasser versorgt, liegt wegen der anhaltenden Dürreperiode bei nur 10% seiner Kapazität. Die auf dem Grund des Sees verborgene Kirche liegt mittlerweile völlig frei. Das Problem ist nun, dass die im Stausee lebenden Fische wegen Sauerstoffmangel im Wasser verenden und den See vergiften können, was die Behörden veranlasst, künstlichen Sauerstoff in das Wasser zu pumpen. Die verbleibenden 10% Wasser können 1 Million Verbraucher 3 Monate lang mit Trinkwasser versorgen. Tja, was fehlt, ist Regen. Dass das wahr ist, ich suche nach dem Haken von grauen Regentagen und großen Träumen am Hafen zu einer Villa in Italien, Zitronen aus dem Garten. Leute werden sauer und ich sippe Limonade. Wolkenloser Himmel, Sonne knallt das Leben. Schmeckt wieder jeder Tag wie Wochenende, ja, mich stresst niemand, bin mit Doki, Justin, Burek, Hardy. Am Tracks liefern, Gott ist alles perfekt. Ich glaub, ich will nie wieder weg hier. Mein Glück in der Hand, lass die Welt sich drehen. Vögel zwitschern morgens meine Mellos. Bin schon wieder tipsy, im Film wie bei Disney. Grüß hier mittlerweile jeden Nachbarn, weil wir kennen uns. Der Rasen ist hier grüner, bin auf der richtigen Seite. 99 Pläne und Probleme hab ich keine. Backflip in den Pool und ich versenke meine Zweifel. Alles, was ich wollte, hab ich heute und ich teil das. Hab mein Glück in der Hand, lass die Welt sich drehen. Und jetzt Kino im Niemandsland. Ich begrüße Bammel. Hallo, schön, dass du dich meldest. Dann schieß mal direkt los. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bambule auf der Leinwand, dem Kinomagazin in Barcelona im Radio Niemandsland. Wir legen direkt los. Wir haben viel Programm heute, denn in Barcelona auf der Leinwand ist so viel los, dass Dedi und ich uns überlegt haben, dass wir diesen Monat mal ein bisschen das Konzept umstellen und nicht einen oder zwei Filme ausführlich besprechen, sondern eher einen Rückblick und einen Vorausblick vor allen Dingen auf die aktuellen Kinogeschehnisse in Barcelona machen. Es geht direkt los. Und dafür muss ich doch nochmal zurückblicken, traurigerweise. Das Kinojahr 2023 hat eigentlich so richtig beschissen angefangen. Mit der Nachricht, dass Agustí Villarunga, ein Filmemacher, den wir ja alle sehr verehren, am 22. Januar ganz unvorhergesehen verstorben ist. Und ich hatte mir damals gewünscht, dass die Filmotheca eine Retro macht. Ich weiß nicht, ob sie das vorhaben, aber auf jeden Fall die gute Nachricht. 30. März, es gibt den Film El Testamento de la Rosa von ihm zu sehen. Und die Pressemeldung sagt auch, dass sie eventuell dann noch Filme nachschieben. Ich weiß es nicht genau, ich habe keine genaue Info dazu. Wir behalten das weiter im Auge und halten euch auf dem Laufenden. Der zweite Filmemacher, der direkt einen Tag später verstorben ist, ist Eugenio Martin. Auch ein Filmemacher, der eher dem spanischen Underground-Kino einzuordnen ist. Und ich bin ganz traurig darüber, dass der ebenfalls von uns gegangen ist, weil er hat in den 60er und 70er Jahren ein paar ganz tolle Euro-Trash-Spaghetti-Western, Spanish-Horror-Streifen gemacht. Der bekannteste ist wohl Pánico en el Transiberiano, mit Christopher Lee in der Hauptrolle, ein ganz irrer Horrorfilm aus den 70er Jahren. 1973 kam der raus. Und ich sage mal an dieser Stelle adios, Eugenio Martin. Wer ein bisschen mehr über ihn wissen möchte und Lust hat, das auf Papier nachzulesen. Una vela para Eugenio Martin heißt der Artikel, der in dem Kinomagazin Dirigido por rausgekommen ist. Ein umfangreiches, zweiseitiges Dossier. Und das finde ich ganz toll, dass die den nochmal geehrt haben. Der dritte Mann, der demnächst auch sehr ausführlich geehrt wird, sowohl im Dirigido por als auch auf den Leinwänden hier in Barcelona und im Rest von Spanien, ist ganz sicher Carlos Saura, der im hohen Alter von 91 Jahren ebenfalls kürzlich verstorben ist. Und Dede, ich glaube, dem werden wir nochmal ein extra Programm widmen, aber in den Cines Renoir und auch in vielen anderen Kinos von Barcelona ist aktuell sein Dokumentarfilm Las Paredes Hablan zu sehen. Und wer sich sozusagen direkt nochmal von ihm verabschieden will, der hat die Möglichkeit, ihn nochmal auf der großen Leinwand zu sehen und zu erleben. Das ist ein Dokumentarfilm, wo man ihn auch selber sieht und wo er sich dem Thema Street Art und Graffiti widmet. Und das finde ich ganz irre, weil er ja mit 91 Jahren da nochmal so sein Equipment rausgeholt hat. Und das muss man ehren. Googelt das, schaut, ob ihr den Film noch findet im Kino. Lief seit 3. Februar. Kann sein, dass er schon raus ist. Und auch an dieser Stelle sagen wir hier im Radio Niemandsland nochmal adios, Carlos Saura. So, bevor wir jetzt zum deutschen Oscar-Beitrag kommen, der hier ordentlich Wellen geschlagen hat in den Kinomedien, möchte ich vielleicht noch einen anderen Film vorstellen. Ein Filmemacher aus meiner Heimatstadt Hamburg, den ich eigentlich immer schon ganz toll fand, seit seinen ersten Kurzfilmen. Fatih Akin hat einen Film gemacht, der tatsächlich jetzt auch hier in Barcelona in die Kinos gekommen ist. Ein ziemlich aufregender Hip-Hop-Musikfilm, ein Biopic. Die spanische Presse spricht von Cine Criminal. ich finde, das ist ein toller Film mit richtig Dampf und eigentlich ein Drama oder Biopic über das Leben eines Hip-Hop-Musikers mit kurdischem Einwandererwurzeln. Der Film hat den nicht ganz gelungenen spanischen Titel Oro Puro, würde man es aus dem Deutschen ins Spanische übersetzen, Reingold. Auf jeden Fall ein Film mit richtig Dampf und mit toller Mucke, also große Bilder, großes Kino, so wie man das von Fatih Akin eigentlich nicht anders kennt. Und zu sehen war der bisher im Renoir Florida Blanca. Die haben den jetzt mal wieder rausgenommen. Ihr müsst mal googeln und schauen, ob ihr den noch findet. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, den hier in Spanien mit spanischen Untertiteln in deutscher Sprache auf der großen Leinwand zu sehen, unbedingt reingehen, der neue Film von Fatih Akin. Es gibt einen anderen deutschen Film, der ordentlich Wirbel, vor allen Dingen bei den Oscar-Verleihungen, verursacht hat. Dazu kommen wir gleich. Dede, willst du mal kurz den Trailer einspielen vielleicht? Ja, kommen wir mal zur Oscar-Verleihung und dem deutschen Beitrag, der da groß abgeräumt hat. Das war ja medial auch ein ziemliches Gewitter jetzt gerade. Im Westen nichts Neues. Ein hochspannender Film, finde ich. Danke an meinen Freund Jonas, der mich nochmal dran gestupst hat und gesagt hat, Jan, guck dir den an oder Bammel, schau dir den an und möglichst auf der großen Leinwand. Das ging dann damals nicht mehr, weil als der im Oktober in den Kinos lief hier in Spanien, war der nur ganz kurz zu sehen und ist dann auch direkt bei Netflix veröffentlicht worden, die den Film mitproduziert, finanziert haben. Und ich finde, es war ein sehr schlauer Schachzug aus meiner Meinung, aus meiner persönlichen Ansicht. Ich bin kein Mensch, der mit Produktions- und Verleihwesen mehr vertraut ist, aber in Deutschland verlassen sich halt immer alle auf die Förderinstitutionen und auf Verleihgelder aus Deutschland. Und die haben das anders gemacht und sie haben recht behalten, die Jungs, die diesen Film produziert haben. Sie haben sich nämlich gleich auf den internationalen Markt geschielt. Und naja, mit den Oscar-Verleihungen ist das so eine Sache. Also die Veranstalter, die ziehen sich da immer gerne so Themen ran, die gerade zeitgemäß sind. Und in dem Fall war das Thema Krieg eben mal wieder angesagt und unglücklicherweise muss man dazu sagen. Und Es war vermutlich einfach gar kein anderer Film zur Hand, aber dieser Film, der bezieht halt sehr deutlich Stellung gegen das, was wir gerade erleben, nämlich, dass man mal wieder militärisches Waffengeklimper als Lösung für einen politischen Konflikt andenkt. Und ich denke, da sind die Politiker und Menschen auf einem ganz falschen Weg. Aber das ist meine persönliche Meinung. Die spielt hier jetzt nicht so unbedingt was zur Sache, aber dieser Film ist halt ein sehr deutliches Statement gegen Militarismus, was auch einer der Gründe ist, warum ihr euch den unbedingt angucken solltet. Und wenn es geht, auf der großen Leinwand, was in Barcelona ein bisschen schwierig wird. Ihr müsst einen Ausflug machen nach Mataró zum Beispiel. Oder also ins Kinepolis-Kino nach Mataró oder ins ein der Kinocenter in Cornellà de Llobregat. Im Zentrum der Stadt ist ja nicht auf der großen Leinwand zu sehen, aber zum Glück kann man ihn ja bei Netflix angucken. Und das Tolle ist, da kann man dann auch die passende Sprache auswählen. Also, ich finde im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque, die Literaturvorlage, die Verfilmung dazu, super spannendes Kino und unbedingt anschauen. Der zweite Oscar-Gewinner ist übrigens Everything, Everywhere, All at Once. In den Titel haben wir uns jetzt alle endlich gemerkt. Die Hauptrolle spielt Michelle Yeoh, eine der ganz großen Action-Heroinen der 80er Jahre und 90er Jahre. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir in den 90ern in unserem Kino in Hamburg mal den Film Heroic Trio gezeigt haben. Das war wirklich damals so eine ganz neue Art von Action-Kino. Und ich finde, was die Jungs da gemacht haben, die diesen Film gemacht haben, die haben das total toll wiederholt. An dem Film gibt es sicher die eine oder andere Kritik auch zu äußern, aber dass so ein Film nochmal bei der Oscar-Verleihung geehrt wird, finde ich super, super Auswahl, super Film. Und wer den nochmal sehen will, geht in eines meiner Lieblingskinos, nämlich ins Phänomena-Kino. Da ist er nochmal zu sehen, und zwar, ich habe mir die Daten hier sogar so ganz schnell aufgerufen, 26.3. und 30.3. im Phänomena-Kino oben an der Sagrada Familia. Und ich schließe meinen Kinobeitrag heute mit einem der ganz großen Maestros der Filmmusik, Ennio Morricone. Der wird ebenfalls im Phänomena-Kino geehrt. Und da ist zu sehen El Clan de los Sicilianos mit Lino Ventura. Ein ganz, ganz toller Film mit einem astreinen Soundtrack von Ennio Morricone. Und vielleicht einen der schönsten Filme zum Thema Kinogeschichte mit einem der schönsten Filmsoundtracks, nämlich Cinema Paradiso. Den gibt es am 26. März. So, und jetzt habt ihr jede Menge Kinotipps. Film ab. Dankeschön. Und wir sind schon wieder ans Ende unserer Sendung angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Machen Sie es gut, ein wunderschönes Wochenende, wunderschöne zwei Wochen mit Niemandsland natürlich. Hören Sie es sich in Ruhe an, laden Sie sich die Sendung im Podcast runter und genießen Sie es. Oder kritisieren Sie uns auch, wenn Sie der Meinung sein sollten, dass wir etwas nicht gut oder nicht richtig gesagt oder ausgedrückt oder gesehen haben. Tschüss, agur, adeo, 91.4 FM, Contrabanda, Niemandsland in Barcelona. Yo!